Notiere beim Hören zu jedem Bericht den richtigen Buchstaben, A bis H. 4 Buchstaben bleiben übrig. Achtung! Du hörst die Berichte einmal. Zuerst hörst du ein Beispiel. Dieser Bericht hat die Nummer 0. Die Lösung ist Z. Nummer 0. Meiner Meinung nach muss man zwischen guten und schlechten Computerspielen unterscheiden. Ich finde, es gibt Spiele, die nicht nur unterhalten, sondern bei denen man auch etwas lernen kann. Die Lösung ist Z. Jetzt hörst du die anderen Berichte.